Dialoge Seite 135. Diejenigen, die das Gewerbe des Buchdruckers, Verlegers oder Buchhändlers ausüben wollen, werden sich mit einem behördlichen Erlaubnisschein versehen müssen, den die Regierung jederzeit zurückziehen kann, sei es unmittelbar, sei es im Wege eines richterlichen Urteiles. Montesquieu: Aber dann werden diese Gewerbetreibenden gewissermaßen öffentliche Beamte. Die Instrumente des Gedankens werden Werkzeuge der Staatsgewalt werden.